In Lacoste, Kappe de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Negro, Gauner. In Lacoste, Kappe de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Mulatto, der Ticker aus Hochhaus. Komm ruhig, teste mein Satz, sieht gut aus. Unruhige Nächte, die Tische verpestet. Verbitterte Köpfe, wir lieben als letztes. Reif, Kellal, verdoppel mein Lohn. Legaler Batsch, der Kassen bedrohen. Doch fast unmöglich, da wo ich wohn. Plan die Tat, hol ich mein Lohn. Zu viel Kripos, suchen am Blocki nach Drogen. Siehst du, nicht gut, zu viel reden am Telefon, Mikro. Palabar full, denn die Stadt ist nur Kino. Pusher, Pusher, will nicht wenig Geld. Nimm den Läufer, Tockert und ich seh dich jetzt. Dein ganzer Pott kommt in mein Käfig jetzt. Psycho, Afrik, Babyface. Bretter wie Conor McGregor, die Karre von gestern ist heute mein Bäcker. Messer, immer dabei, wenn ich lauf in der Stadt. Wenn ich aufpull, such deine Bonus-Tick, knack. 10, Hasch, Welle am Sack. Mietwagen, AMG, wenn schwarz machst. Brief, Staatsanwalt macht Hass. Fuck mich mies ab, droht mir mit Haft. Nero, Gauner, in Lacoste, Capo de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Nero, Gauner, in Lacoste, Capo de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Nero, die Hoffnung am Boden. Zu viele Sorgen, zu viele Dosen. Zu viele Drogen, doch Zucker sich Strophen. Zu viele Schlangen, hier spiel nur nach oben. Bretter mit Qualität, oui. Frederic Anouté, Manu, Afaka Charité, Bretter mit Qualität, Nero, Lokos, konsequent. Fick dich, egal welche Jungs du kennst. Fick der Palabar, ich mach, ich kämpfe. Scheine jagen, bis das Blatt sich wendet. Im Blutrausch, weil ich Wut hab. Hol Fluss ran, fix am Kudamm. Lokos stehen zusammen, meine Brüder vor Putas. Nero, Gauner, in Lacoste, Capo de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Nero, Gauner, in Lacoste, Capo de Gringos. Überfall, brauch Überwindung. Parateufel, stellt die Bedingung. Nero, Gauner, in Lacoste, Capo de Gringos.